Die großen Sungen Heerführer Kim Il-sung, Kim Jong-il und Kim Jong-un werden von verschiedenen Kreisen Südkoreas hoch verehrt. Lee Chun-suk, Professor der Geschichtswissenschaft, und Kim Jong-min, Persönlichkeit der Massenmedien und weitere, würdigten Folgendes. Der Sieg vom Norden im Koreakrieg sei ein Ergebnis der großen Führung von dem Präsidenten Kim Il-sung, dem legendären anti-japanischen Helden, genialen Militärstrategen und unbesiegbaren Feldherrn gewesen. Und seine Klugheit und Kühnheit seien vom großen Heerführer Kim Jong-il glänzend fortgesetzt worden. Die südkoreanischen Massenmedien wie die Zeitung Hangyore betonten, dank dem festen Willen und Mut und der klugen Führung vom Oberbefehlshaber Kim Jong-un, der die Songun-Politik von Kim Il-sung und Kim Jong-il treu fortsetze, würden die USA sicher vor der unbesiegbaren DFRK auf die Knie fallen und die Urkunde der Kapitulation unterzeichnen.